DDR-Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Geschwister. Ich möchte gerne mit Geschwistern reden, die sich hassen und die sich lieben. Also, meine Frage an euch, welche Geschichten habt ihr mit euren Geschwistern schon erlebt? Was Gravierendes? Was Trauriges, was Dramatisches, also zum Beispiel vielleicht Erbstreitigkeiten, Missbrauch. Vielleicht wurde ein Partner ausgespannt, vielleicht hat euer Bruder oder eure Schwester euch extrem Gutes getan, vielleicht sogar das Leben gerettet. Vielleicht gibt es Feindseligkeiten schon seit Jahrzehnten, wenn ja, warum? Und vielleicht habt ihr sogar eine intime sexuelle Beziehung zu eurem Bruder, zu eurer Schwester. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Justina, 54, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Justina, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Du hast zum Thema Geschwister angerufen, warum? Ich habe eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich wirklich mein Leben ganz geändert hat. Also ich habe drei Halbgeschwister aus erster Ehe unseres Vaters und mit dem jüngsten dieser Geschwister habe ich also eine ganz enge, wirklich liebenswürdige und liebevolle Beziehung. Wir wohnen nicht zusammen, also wir haben getrennte Wohnungen. Ich wohne in Köln, er wohnt in der Eifel, aber wir sind fast gleich eingerichtet, ja, wir greifen immer zu den gleichen Einrichtungsgegenständen und Möbeln oder er baut sie selber für beide Wohnungen und wir haben uns vor fast 24 Jahren kennengelernt. Wir wussten, dass es uns gibt, aber wir hatten keinerlei Kontakt. Das ist durch einen Zufall entstanden. Wie alt ist er? Jetzt fast 60. Ja. Und wie kam das, dass ihr so lange keinen Kontakt zueinander hattet? Es hat sich einfach nicht ergeben. Es ist gar nicht spektakulär oder so. Also es ist ein sehr schöner, gut aussehender junger Mensch gewesen. Früher ist immer noch sehr, sehr attraktiv. Und er fuhr immer Moped. Und wenn ich den mal von weitem gesehen habe, wenn er mal seinen Vater besucht hat und ich war auch da, also als Teenie, dann habe ich immer gedacht, wow, Also das muss man ein bisschen aufdröseln. Wo bist du groß geworden? Bei deiner Mutter? Also bei Vater und Mutter. Bei Vater und Mutter. Und ja, genau. Und er ist das Kind aus erster Ehe unseres gemeinsamen Vaters. Ja, aber dann kam doch der Sohn sicher öfters mal zu euch nach Hause. Ganz selten. Mhm. Also da war keine Kinderverbindung, ist da entstanden. Nein. Wie weit entfernt wohntet ihr denn all die Jahre, als ihr kaum Kontakt miteinander hattet? Eigentlich nicht so weit entfernt. So 10 Kilometer. Ach so, vielleicht. So wenig. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass ihr dann nun endlich nach so vielen Jahren näher in Kontakt kamt? Witziger Zufall. Also ich hatte mir die Hand verbrannt, so dritten Grades, und war also schon mehrere Wochen irgendwie nicht mehr leistungsfähig. Und mir ging es auch so schlecht. Also ich war total abgemagert. Ich habe nur noch 44 Kilo gewogen. Hatte mir so ein Teil von IKEA gekauft, das konnte ich nur nicht mehr zusammenbauen. Also ich bin ein überzeugter Alleineleber. Ich mache auch immer alles alleine, aber das konnte ich halt nicht. Und war dementsprechend prächtig gelaunt. Und mein Vater meinte dann, ja, aber der Bruder ist doch Schreiner. Ich guck mal, was ich machen kann. Ja, und dann stand er plötzlich vor der Tür bei mir und hat sich total erschrocken, weil er dachte, naja, also mit, ich sag jetzt mal, Mitte 20 oder 26 kann man unmöglich aussehen wie 12 mit so einer Matchbox-Figur. Und ich glaube, das Erste, was er sich dachte und das auch hinterher sagte, irgendwie, isst du nix. So. Weil du zu dünn bist. Ja, so also jetzt nicht mehr. Nein, du warst damals. Aber da, und also haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ja. Dieses Teil von IKEA ist dann, glaube ich, auch erst am übernächsten Tag aufgebaut worden. Aber wir merkten, dass es eigentlich ziemlich blöd gewesen ist, dass wir uns so viele Jahre nicht haben. Allerdings, ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass euer Vater euch nicht zusammengebracht hat. Ja, also da hat er, glaube ich, weniger Schuld dran. Also mein Bruder ist ja 5 Jahre älter als ich und er hatte damals in jedem Brauten, in jedem Hafen eine Braut und war also total viel unterwegs, unglaublich, also schon auch ein bisschen rebellisch und da war nicht so viel, also den konnte man eigentlich kaum greifen. Dass der jetzt plötzlich greifbar war, das war eher wirklich für mich und ein Zufall. Und dank des IKEA-Regals habt ihr zueinander gefunden. Ja. Ich höre so aus dem, wie du das erzählst, eine tiefe Zuneigung. Ja. Und das ist von seiner Seite genauso. Ja, absolut. Also es ist einfach... Nur hattet ihr euch, lass mich mal fragen, nur hattet ihr euch ja damals kaum gesehen und wusstet gar nicht viel voneinander. Du warst jung, er war jung. Kam da nicht so ein Gefühl des Verliebtseins auch auf? Ja, also ich glaube schon. Also von beiden Seiten, das stimmt. Ist wohl wirklich so wahr, aber als wir versuchten, uns anders zu küssen, sage ich jetzt mal, mehr will ich da jetzt auch gar nicht drüber sagen, ich hatte vorher mit ihm gesprochen und sagte, weh, du erzählst etwas. also ich sage das jetzt, das funktionierte überhaupt gar nicht. Also es gab einen leichten Versuch, in das Verbotene zu gehen, ja, aber das funktionierte nicht. Nein, also es ist wirklich tatsächlich so, und das ist für mich eine unglaubliche Beruhigung und auch eine unglaubliche Erleichterung, es ist völlig leidenschaftslos. Aber dennoch kann man sagen, eine tiefe platonische Liebe, ja, das ist doch wunderbar. Ja. Das hat man wirklich selten, dass jemand von seinem Geschwister, ist es dein Halbbruder, aber egal, immerhin, es ist dein Halbbruder. Ja. Du bist eine überzeugte Alleinleberin, hast du gerade gesagt. Wie ist es bei ihm? Es ist für ihn schon auch etwas schwieriger. Er ist viel draufgängerischer als ich immer schon gewesen und liebt Frauen. Hat er denn eine Beziehung zurzeit? Nein. Nein. Also es ist immer so, also das ist ein wie sagt man, Womanizer. Mhm, so, ja? Also und guckt gerne sich schöne Frauen an. Also egal ob Supermarktkasse oder sonst irgendwo, ist durchaus empfänglich. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn er in einer Beziehung wäre und oder du in einer Beziehung wärst, dass eure Partner mit dieser Innigkeit, wenn auch sie ausgesprochen platonisch ist, dennoch ihre Schwierigkeiten hätten. Ja, na absolut. Das ist ja schon vorgekommen, dass also deswegen durchaus auch Bekanntschaften sofort wieder auseinandergegangen sind. Mhm. Und da habe ich mir dann auch schon mal so für mich Sorgen gemacht, weil das ist natürlich, es ist schwer erklärbar. Es sind, also so eine Beziehung ist schwer erklärbar. Mhm. Es sind viele Menschen, die also sich nichts Gutes dabei denken. Nein, auf die Nase rümpfen wahrscheinlich. Ja. Ne? Und euch, wer weiß, was unterstellen. Richtig. Ja, ja. Und das ist natürlich unglaublich schwierig, weil, also ich habe immer gesagt, wenn du, das war, ist vielleicht auch nicht gut von mir, wenn du eine neue Liebe hast, ich möchte nicht unter den Tisch fallen. Ich will plötzlich nicht absolut abgemeldet sein. Und was sagt er da? Was hat er dir geantwortet? Das ist selbstverständlich. Ja. Also für ihn ist das auch selbstverständlich, aber natürlich nicht für das Mädel, was denn da kommt. Ja, nun sind ja viele Jahre, wie lange bist du, viele Jahre vergangen schon, seitdem ihr euch jetzt wieder kennt oder richtig kennengelernt habt. Wie lange bist du solo? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also ganz lange? Ja. Und Jahrzehnte? Wie lange ist er solo? Jetzt auch Jahrzehnte. Auch Jahrzehnte? Ja. Kann das, ich interpretiere das jetzt mal ganz verrückt, kann das sogar mit eurer platonischen Liebe zusammenhängen? Dass, nee, das ist tatsächlich so. Dass da keine Dritte irgendwie stattfinden soll? Ja, das ist tatsächlich so. Bist du eifersüchtig gewesen, wenn er mal Affären hatte und Sex mit Frauen? Na, also jetzt schon überhaupt gar nicht mehr. Also das war so früher so im also in meinen 20er Jahren, ja, das mhm. meine, wir kennen uns jetzt schon wirklich sehr lange, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so, jetzt hat er eine, ja, und jetzt braucht er mich gar nicht mehr mhm. und mhm. was hat die, was ich nicht habe, so, also so richtig doofe kleine Mädchengedanken. Mhm. Aber eigentlich hättest du doch ganz abgeklärt sein müssen, weil diesen Bereich möchtest du doch gar nicht mit ihm teilen, die Erotik und die Sexualität. Nee, das ist ja völlig richtig. Das hätte ich auch nicht mit ihm teilen wollen. Aber ich wollte jetzt auch nicht auf alles verzichten, nämlich Gemeinsamkeiten, mhm. ja, Gespräche, dass er da ist für mich. Klar, also, verstehe. Ja? Was macht ihr denn und wie oft macht ihr was zusammen? Also... Wenn er nicht gerade bei sich zu Hause ist, jeden Tag. Jeden Tag? Ja, das jede heißt, Woche sehen wir uns über viele Tage. Und fahrt ihr auch gemeinsam in Urlaub? Ja. Das auch? Also wir haben uns ganz zu Anfang, als wir uns kennengelernt haben, er kann ganz toll schreinern. Und wir haben zusammen einen Katamaran gebaut und sind damit auf dem Atlantik rumgesehen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, enger geht's ja gar nicht mehr, wenn man die Zeit miteinander verbringt. Gestatte mir doch nochmal eine weitere intime Frage. Du sagst, einmal habt ihr es versucht und habt gemerkt, das war nichts für euch. Gab es dann doch nicht die Versuchung, ich frage dich jetzt, weil ich mit dir spreche, das nochmal zu versuchen? Nee. Nee, das ist ganz abgeklärt, das Thema. Ja. Und wie nah kommt ihr euch denn? Küsschen auf die Wange, umarmen, sowas schon? Ja, klar. Ne? Also auch schon mal, wenn es mir nicht gut geht oder es ihm nicht gut geht, meinetwegen hier, also ich war jetzt die ganze Zeit erkältet. Ich glaube, man hört es noch. Meinetwegen Tee kochen, ne? Oder Rücken einreiben, ne? Mit Vigvaporub oder so. Aber das ist das Höchste der Gefühle. Und wenn ihr zusammen auf Reisen seid, nehmt ihr zusammen ein Hotelzimmer? Ja, das ist doch völlig klar und da gibt es keine Scham voreinander und man liegt dann auch zusammen in einem Doppelbett unter Umständen. Ja, wobei ich dann sehr schlecht schlafe und er mittlerweile auch, ich glaube, wir schnarchen beide. Also. Ja, das ist halt, das ist so das Normale. Ne? Ihr müsst euch doch sehr heimisch fühlen in der Literatur von Thomas Mann. Ja, ne? Weil, meinst du Welsungenblut? Ich meine Welsungenblut, genau. Ja. Weil dort wird das ja auch beschrieben und da wird es ja noch relativ offen gelassen, wie weit die erotische Verbindung geht. Ja. Aber bei euch ist das ja geklärt. Ja. Ich beglückwünsche dich zu dieser Beziehung, Justina. Das ist ja ganz großartig, ist das ja. Ja. Ein Lebensglück. Ja, hat denn euer Vater hat das doch noch mitbekommen, dass ihr euch so gut versteht? Hat er mitbekommen. Und am Anfang fand er das auch ganz prima, dass also endlich der Kontakt von der ersten Ehe zur zweiten Ehe, also unter den Kindern, klappt. Mhm. Als er dann merkte, dass also da, wir es auch immer so voneinander erzählten, ne, und auch so ganz... wer überlegt, jetzt in Urlaub zu fahren oder er hat oder wir gehen jetzt zusammen ins Museum und zusammen essen, sagt er was, Moment mal. Ja, da hat er also sofort unterstellt, dass da mehr ist, wie das, was man eigentlich normalerweise als gute Geschwister... Konntet ihr ihn überzeugen, dass das nicht der Fall ist? Nein, ich konnte es auf gar keinen Fall. Mit meinem Bruder hat er da gar nicht drüber gesprochen, weil er von sich auf... mich geschlossen hat. Lebt der Vater noch? Nein, er ist vor 2 Jahren gestorben. War das denn immer noch so ein gewisser Schatten über... Nach den Jahren war es nicht mehr so. Ich glaube, er war auch ganz froh, dass wir einander hatten, weil er wusste, es geht mir auch nicht gut. Da passt jemand auf. Oder sie passen aufeinander auf. Ja, wir passen aufeinander auf und ich habe einen Ritter an meiner Seite. Sehr schön. Justina, vielen Dank für die Geschichte und dass du angerufen hast und herzliche Grüße an deinen Bruder. Ja, das richtig aus. Dankeschön, Jürgen. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, dir auch. Ciao. Also, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Geschwister und ich möchte gerne mit euch über eure Geschwister sprechen. Was habt ihr schon Besonderes mit euren Geschwistern erlebt? Traurige Sachen, dramatische Sachen oder auch so schöne Sachen, was wir gerade gehört haben. Oder vielleicht gibt es sogar noch Leute, die noch einen Schritt weiter gegangen sind als Justina, die wirklich eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu ihrem Bruder oder ihre Schwester haben. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Hier ist Quentin, 31. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast dich auch zum Thema Geschwister gemeldet, Quentin. Warum? Weil das schon zum Thema Geschwister passt, aber es ist ein bisschen abgedrehter. Und zwar, also erstmal vorausgesagt, ist es so, wenn ich träume, dann gibt es so ein gewisses Schema in meinen Träumen. Und zwar ist es immer so, dass ich nicht durch meine Augen sehe, sondern ich sehe mich selbst als Figur in meinen Träumen. Und ich sehe auch ganz viele andere Figuren, das sind im Prinzip immer dieselben. Manche kenne ich mit Namen, manche nicht. Und eine dieser Figuren behauptet seit inzwischen 10 Jahren, dass er mein Bruder ist. Im Traum? Im Traum, genau. Immer im Traum. Hast du real auch einen Bruder? Nein. Nein. Aber ich hätte einen Bruder gehabt, fast. Oder es hätte ihn gegeben und mich nicht, je nachdem. Was ist da geschehen? Hat einen offenen Rücken gehabt und deswegen haben meine Eltern das Kind dann nicht bekommen. Das heißt, das Kind ist abgetrieben worden? Ja, genau. Genau. Jünger als du? Nee, das war vor mir. Das war vor dir. Genau. Und deswegen gibt es sozusagen mich oder vielleicht hätte es mich dann auch gegeben, das weiß ich halt nicht. Jetzt taucht immer wieder ein Bruder in deinem Traum auf. Also es ist immer derselbe, ne? Was sagt der denn zu dir? Also als er mich das erste Mal gesehen hat, wie gesagt, ich sehe mich selber immer als externe Figur in diesen Träumen. Und es ist auch immer so, als würde es noch Zuschauer geben. Ich bin einer dieser Zuschauer und als würde es generell Zuschauer geben oder vielleicht auch nur mich. Man sieht die aber nicht. Und das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, ist er gekommen und hat auf mich gezeigt und gesagt, ich zitiere, oh mein Gott, er ist wie ein Bruder für mich. Hat auf mich gezeigt. Oh mein Gott, er ist wie ein Bruder für mich. Genau, das erste Mal hat er das so gesagt und hat dann in den Himmel geschaut, wohin auch immer, als würde er das jemandem erzählen. Dieser Bruder in dem Traum, welchem Alter würdest du ihn zuordnen? Er hat das mir sogar schon gesagt, aber das weiß ich nicht genau. Ich schätze mal so 33, 34, also ich bin 31. Wie deutest du diesen immer wiederkehrenden Traum? Ja, das ist schwierig. Also wenn ich das spirituell sehe, dann denke ich schon, dass es möglich ist, dass es dieser ungeborene Bruder ist. Wenn ich das jetzt rein wissenschaftlich betrachte, muss mein Gehirn das natürlich irgendwie aus meinem Leben zusammenspinnen. Obwohl es natürlich jemand, also es ist jemand, den ich jetzt, sein Gesicht ist jetzt kein Gesicht, was ich von irgendwoher kenne. Wie alt warst du, als deine Eltern dir erzählt haben, dass es da einen Bruder gegeben hat, dass das Kind abgetrieben wurde und so weiter? Das war auch ungefähr vor 10 Jahren. Ich weiß leider nun nicht mehr, ob es war, bevor ich ihn getroffen habe oder danach. Das wäre interessant zu wissen. Ja, das frage ich mich auch immer, ob das so was zuerst davon da war. Das habe ich aber erst sehr spät, diese Connection gemacht, weil natürlich am Anfang kam er, dann kam er immer wieder und irgendwann habe ich gemerkt, okay, der ist jetzt fester Bestandteil meines Traums. Dann haben deine Eltern dir das ja recht spät gesagt, da warst du schon ein erwachsener Mann. Ja, auf jeden Fall. Die haben das auch irgendwie nebenbei, also hast du schon nebenbei erwähnt. Ja, wie hast du denn diese Informationen damals aufgefasst? Es hat mich jetzt nicht so tief getroffen, weil ich kenne ihn ja nicht. Es hat mich schon also ein bisschen verwundert, dass ich gedacht habe, okay, ich hätte vielleicht fast meinen Bruder gehabt. Aber ja, ich trage das so mit mir, kann man sagen. Also ein Schock war das nicht? Soweit kann man das nicht formulieren? Nein, es war kein Schock. Hat sich gerührt? Ja, es hat mich schon berührt, vor allem wegen dieser offenen Rückengeschichte. Findest du die Entscheidung, soweit du jetzt die Details gesagt bekommen hast, von deinen Eltern richtig, dass das Kind abgetrieben wurde? Darüber urteile ich gar nicht. Es ist halt passiert und das jetzt richtig oder falsch ist. Ich meine, du hast natürlich recht. Einerseits kann es ausgelöst sein, vielleicht wirklich durch die Information, dass dieser Traum dadurch ausgelöst wurde. Ja. Und dich das doch sehr beschäftigt und es berührt und ist ja auch rührend, so eine Geschichte. Und dass das deshalb immer wieder aufkommt. So, wenn man es aber vielleicht spirituell sieht, abgesehen jetzt von allen naturwissenschaftlichen Erklärungen, könnte man ja vielleicht auch denken, da erscheint dir die Seele deines Bruders, den du nie gesehen hast und der nie gelebt hat, dir im Traum. Was auch merkwürdig ist, ist, dass er manchmal, also manchmal ist er in seiner eigenen Gestalt, manchmal hat er aber auch anstatt seinem Gesicht ein Tiergesicht, beziehungsweise einen Tierkopf. Mhm. Was für ein Tier? Es ist meistens ein Tiger. Mhm. War aber auch schon eine Schlange und ein Fuchs. Frag ihn doch mal, wenn das geht, frag ihn doch mal im Traum, warum er dir immer erscheint. Ja, das Problem ist, dass ich in Träumen nicht weiß, dass ich träume. Ja, ich weiß ja, es erst, natürlich. Wenn ich aufgestanden bin. Ja, ja. Also im Traum ist es dann alles, als wäre es mein Alltag so. Hätte wahrscheinlich ein Psychoanalytiker große Freude, sich mit dir zu beschäftigen, was es mit dem Traum auf sich hat. Ich kann dir gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Der ist nämlich Analytiker. Vielleicht wenn es dich interessiert, vielleicht hat er eine Idee, die dich da ein bisschen weiterbringen könnte. Ja, ich bin auf jeden Fall für aufgeschlossen. Ja. Aber es ist zum Glück jetzt nicht so, dass es mich, sag ich mal, psychisch belastet. Nee, habe ich schon verstanden, aber es wäre vielleicht interessant. Vielleicht hat er ja einen Anhaltspunkt. Der dich auch interessieren könnte. Gut, Quentin, dann danke ich dir für den Anruf. Der Jürgen ruft dich gleich zurück. Ich bitte dich aufzulegen und dann zu warten. Alles klar. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Tschüss. Bald. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50, Thema Geschwister heute Nacht. Und hier ist die Sonja. Sonja ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja, warum rufst du an zum Thema Geschwister? Ja, also zum einen hatte mich halt mein Freund gestern darauf hingewiesen, dass das Thema hier, also jetzt in der Nacht angesprochen wird. Mhm. Und ja, ich nutze das jetzt mal als Gelegenheit, da mal auch ein bisschen endlich drüber reden zu können und das auch ein bisschen loswerden zu können. Ja. Das heißt, du hast über das, was du mir jetzt gleich erzählen willst, noch mit niemandem gesprochen? Ja, nicht mit niemandem, aber ich treffe halt auch wenig Menschen, die das so verstehen. Und viele wollen mich dann halt einfach beruhigen, aber das hilft mir in dem Moment halt so jetzt erstmal nicht. Mhm. Und ja. Erzähl mal. Okay, ja. Ja, ich hasse meinen Bruder schon sehr lange. Wie alt ist denn dein Bruder? Der ist 39. Also ich merke mich doch schon kaum noch sein Geburtsdatum, mhm, weil er mich wirklich nicht interessiert. Also schon erheblich älter als du. Ja, fast doppelt so alt, kann man sagen. Mhm. Ja. Warum hast du ihn? Weil er sehr viel Mist gebaut hat und ich ihm sehr viel davon übel nehme und weil er halt auch einfach ein Mensch ist, mit dem ich so nie was zu tun haben wollen würde. Erzähl mir doch mal, was für schlimme Dinge er gemacht hat, was für Mist, wie du gerade gesagt hast, er gebaut hat. Okay, ja, es fing damit an, dass mein Vater, als ich 11 war, an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist. Mhm. Und er aber noch mit seiner letzten Kraft ihm halt ein Bistro fertig gebaut hat, also eingerichtet hat, geguckt, dass es läuft. Und er war eigentlich nie da, kann man sagen. Er war auch nicht im Krankenhaus, als unser Vater gestorben ist. Mhm. Und er hat auch das Bistro nur mit Füßen getreten. Seine hochschwangere Freundin war eigentlich fast jeden Tag da und hat sich die Füße wund gearbeitet und er hat es im Nachhinein, als er quasi selbst darauf, also für selbstständig war, ich weiß nicht, er hat es so runtergewirtschaftet, dass er meine Mutter damit beinahe mit in den Ruin gezogen hätte. Mhm. Und ja, es kam halt immer mehr dazu. Ich bin jetzt halt mittlerweile dreifach Tante und noch mehr geht der Hass jetzt deswegen, weil ich weiß, dass er halt die Kinder misshandelt. Ich muss es leider auch schon mit eigenen Augen sehen. Misshandelt heißt? Er schlägt sie, manipuliert sie psychisch. Mhm. Also er schlägt sie wirklich sehr, sehr doll. Und du sagst, du hast es mit eigenen Augen gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr gar nicht so viel Kontakt habt. Wie hast du das gesehen? Mittlerweile nicht, weil ich mich da bewusst von distanziere, also von ihm. Mhm. Damals war es dann schon öfter, aber ich habe den Kontakt halt wirklich nur aufgrund der Kinder gehalten, weil die Kinder mir sehr wichtig sind. Deine Mutter lebt noch? Ja. Ja. Wie ist denn das dann bei Familienfesten, wenn deine Mutter zum Beispiel Geburtstag hat? Trifft man sich da nicht? Ja, ich versuche es aber möglichst zum Gehen. Leider hat er mich auch halt vor kurzem an meinem Geburtstag überrascht, was ich so nicht wollte. Ich war bewusst extra weit weg und hat mit meinem Freund allein meinen Geburtstag verbracht und leider tauchte er dann halt doch auf bei mir zu Hause. Und wollte dir gratulieren? Ja, aber ich wollte das nicht. Und er hat mir halt auch ins Ohr geflüstert, dass er mich lieb hat, aber es hat mich halt kalt gelassen, weil er interessiert mich nicht. Und was mich halt sehr doll quält, ist, dass er mit den Kindern so umgeht. Und ich habe mittlerweile auch schon Schritte eingeleitet Richtung Ämter, weil ich das nicht mehr sehen kann. Ich werde bald ins Ausland fahren und ich habe das Gefühl, dass ich das noch machen muss, auch wenn es vielleicht irgendwie heißt, dass er das rausbekommt, dass ich dahinter stecke und hier die Kinder nicht mehr sehen kann. Aber wenn das bedeutet, dass es den Kindern dadurch wesentlich besser geht, ist das für mich eine Genugtuung. Hat deine Mutter noch mehr Kontakt zu ihm, näheren Kontakt? Ja, leider. Sie sagt zwar auch halt immer, dass das wegen den Kindern ist. Wie beurteilt sie denn sein Verhalten gegenüber den Kindern? Findet sie nicht okay, aber dagegen tun will sie trotzdem nicht. Aber sie bestätigt da auch deinen Verdacht oder das, deine Anschuldigung bestätigt sie. Ja, nur was ich dann halt immer zu hören bekomme, ist der Dauersatz, es ist nicht meine Baustelle. Weiß deine Mutter, dass du da Behörden eingeschaltet hast schon? Nein. Willst du es ihr noch sagen? Irgendwann vielleicht, aber erstmal noch nicht. Einfach weil mir das zu unsicher ist. Weil ich halt auch hoffe, dass ich halt über Ecken und Kanten, wenn nicht sogar über sie, dann halt erfahre, dass da sich auch wirklich was tut. Ich würde gerne mit dir nochmal die Zeit ein bisschen zurückspulen. Er ist ja nun wesentlich älter als du, sodass du als Kind gar nicht so eine große Erinnerung mehr an ihn hast, als er dann auch noch im Haus wohnte, oder? Ja, also er wohnte auch so groß nicht mehr im Haus, aber er war halt oft da und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, kannte ich ihn nur im alkoholisierten Zustand. Er ist halt streng, also wirklich harter Alkoholiker. Das heißt, du hast keinerlei guten Erinnerungen an ihn? Nein. Normalerweise sind ja kleine Schwestern für ältere Brüder was ganz Tolles und die werden als die Prinzessin behandelt und hofiert. Das war bei euch nicht so? Na ja, also er versteht es einfach nicht. Ich gebe ihm wirklich mit jeder Geste zu verstehen, dass ich ihn nicht leiden kann. Ich sage es ihm auch. Aber er mag mich, also er hat mich lieb und er sagt mir das auch oft, aber es interessiert mich nicht. Hat er dir denn als Jugendlicher, als Kind auch mal irgendetwas Schlimmes wirklich angetan? Nein, also er hat mir schon, wer weiß wie oft, mit Schläge gedroht. Aber ich habe halt auch keine Angst vor ihm. Ja gut, das hätte natürlich damals, als du Kind warst, anders sein können. Ja, da hat er es dann immer versucht, indem er halt irgendwie Bockmist getrieben hat und mir das in die Schuhe schieben wollte. Ich weiß nicht wieso, aber er wurde trotzdem dafür dann halt, hat er trotzdem dafür Ärger bekommen. Also es hat nie geklappt. Seit welchem Alter, du bist heute 22, seit welchem Alter bei dir hast du so eine Anti-Haltung gegenüber dem Bruder? Ja, das ist jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren noch mehr gestiegen halt, weil ich halt... Durch die Kinder? Genau, weil ich halt mir echt Sorgen mache, weil der Älteste wirklich sich schon Allüren von ihm abgeguckt hat, die mir Sorgen bereiten. Dieses Aggressive und dieses Gewalttätige. Und ich habe Angst, dass er auf die schiefe Bahn gerät. Und da mache ich mir Sorgen. Und du sagst nochmal klar, dass du gesehen hast und weißt, dass er die Kinder schlägt und misshandelt. Ja. Also das Schlimme ist, eigentlich weiß das Jugendamt von allem, nur ich habe bisher noch nichts gehört, dass da sich irgendwas getan hat. Du hast gerade am Anfang gesagt, es ist so schwer darüber zu reden und das kostet eine Überwindung und die Leute reagieren irgendwie komisch. Warum ist das eigentlich so schwer darüber zu reden, wenn die Faktenlage so klar ist? Deine Mutter muss das doch zum Beispiel auch so sehen. Ja, also ich bin aber auch da schon, deswegen habe ich mich generell von meiner Familie eher distanziert und wohne jetzt bei meinem Freund, weil ich das nicht weiter, also ich kann da nicht weiter zusehen. Die anderen sagen halt alle, die beschweren sich alle darüber, aber keiner bekommt, ja auf gut Deutsch zu sagen, den Hintern hoch, wirklich was dagegen zu tun. Aber und das verstehe ich. Aber es gibt nicht nur weitere Geschwister. Ich habe noch einen anderen Bruder, also der ist etwas jünger als er. Und ich weiß nicht, der ist so viel mit sich selbst beschäftigt. Der regt sich zwar auch oft darüber auf, aber ich weiß nicht. Also für mich kommt halt der eine Bruder, den ich halt über alles hasse, für mich wie das schwarze Schaf in der Familie vor, weil eigentlich denken alle auch weiter jetzt so Cousins, Tanten und so genauso darüber. Ich meine, das ist natürlich ein starkes Wort, wenn man sagt, der nicht über alles hasse. Dann muss schon hier richtig was vorgefallen sein, finde ich, wenn man sowas über einen Menschen sagt. Ja, ich habe halt wirklich mitbekommen, da hatte ich meinen Neffen vom Kindergarten abgeholt und da hatten wir dann halt mit so einem Plastikball ganz leicht im Wohnzimmer gespielt. Dann kam mein Bruder dazu und hat da dieses Fußball, weil er eine Fußballmannschaft war mal, und hat da dieses Gedribbel, da dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit dem Fuß und den Ball hochhalten. Mhm. Hat da auf der Stelle und da seine Kunststückchen gemacht und ist doch klar, dass der Junge sich das abguckt und denkt, ach cool, was der Papa kann, möchte ich auch gern können, mhm. versucht es, trifft dabei leider das Bild, was über mir hing an der Wohnzimmerwand und fiel runter und ging kaputt. Mhm. Und daraufhin ist mein Bruder so ausgerastet, dass er ihn angeschrien hat, ob er ganz dicht sei und voll Idiot und das Bild war ja so teuer und hat ihn dann halt am Handgelenk hochgezogen und draufgehauen. Also mhm. Hand so hochgezogen, dass er keinen Boden mehr unter den Füßen hat und hat auf ihn draufgehauen bis zum geht nicht mehr. Ich saß so perplex und da war ich gerade mal... Bist du dazwischen gegangen? 14 Jahre oder so, ach so, weiter. Ach so. Mhm. Und ich saß erstmal im ersten Moment so perplex auf der Couch, dass ich nicht wusste... Was ist da gerade passiert? Aber im nächsten Moment bin ich auch sofort zu meinen Neffen hingerannt, ist klar, und habe dann meinen Bruder angeschrien, was das eigentlich soll. Und dein Bruder da muss wurde ja mir nur gedroht, wenn ich soll mich nicht in die Erziehung einmischen, sonst kriege ich auch noch eine. Mhm. Wenn du eine solche klare Anti-Haltung ihm gegenüber hast, dann ist ihm das ja... ja, er hat's gemerkt. Das ist ihm nicht fremd geblieben in den Jahren. Nein, er hat halt auch oft meine Mutter gefragt, was denn mit mir wäre und dass er keinen Kontakt zu mir aufbauen kann. Und wie erklärst du dir, dass er dir dann sowas sagt, ich hab dich doch lieb, wenn er doch mitbekommt, dass du ihn über so viele Jahre so ablehnst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil alle nach seiner Pfeife tanzen, nur ich nicht. Und das findet er, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich verstehe. Also Sonja, wenn du dich da um die Kinder sorgst, das finde ich sehr richtig, das zu machen, dass da jemand eingeschaltet ist. Darüber hinaus würde ich mich wirklich aus der ganzen Sache dann raushalten. Also abgesehen von der Thematik der Kinder, da hast du jetzt gehandelt und ich finde, das ist auch die Pflicht, dass man da handeln muss, wenn da Gefahr im Verzug ist. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, Distanzierung das Beste. Ja, deswegen bin ich, also was ihn angeht, ist mir das egal. Also wie ich halt auch schon sagte, wenn ich jetzt die Nachricht bekommen würde, dass er verstorben ist, es würde mich nicht interessieren. Das ist aber wirklich krass. Ja, ich kann ihn einfach nicht leiden. Wirklich nicht. Was mir auch noch ein bisschen Sorge macht und was mir leid tut, ist das für eure Mutter, weil die Mutter will natürlich, dass Frieden ist. Ja, natürlich. Und das ist halt auch mein Aspekt. Deswegen jedes Mal, wenn die Kinder anwesend war oder Mutter, habe ich halt einen auf, als ob, ne, wir sind ja so toll. Mhm. Dabei weiß meine Mutter eigentlich schon über den Hass zu ihm. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das Jugendamt richtig einschreitet und dass zum Wohle der Kinder das Beste getan wird. Ja, das hoffe ich auch, weil ich habe das Gefühl, dass ich vorher nicht ins Ausland reisen kann. Und dir wünsche ich, Sonja, bei allem Verständnis für vielleicht schlechte Gefühle, dass du doch mehr Abstand gewinnst und aus dem Hass rauskommst. Ja, danke schön. Der Hass ist immer ein schlechter Lebensbegleiter. Ja, ich weiß, ich merke es. Es fühlt sich auch teilweise an, als würde es mich innerlich auffressen. Ja, genau. Liebe Sonja, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und gleich geht's weiter mit unserem Thema Geschwister und der Liane 55. Guten Morgen, Liane. Guten Morgen, Jan. Hallo, Liane. Ja, deine Geschichte zum Thema Geschwister. Ja, ich wollte dir von meinem Bruder erzählen, der inzwischen nicht mehr lebt. Wir haben eine sehr enge Beziehung gehabt. Wir haben unsere ersten Lebensjahre gemeinsam alleine, also ohne Spielkameraden, verbracht. Mhm. Und dann sind wir umgezogen von einem Bauernhof mehr in den Ort rein. Mhm. Und dann habe ich mich halt leichter getan, Kontakte zu halten, Kontakte zu knüpfen. Wie alt wart ihr, als ihr in den Ort gezogen seid? Ich war ungefähr 8, mein Bruder noch nicht ganz 7. Mhm. Also der ist 20 Monate jünger gewesen als ich. Mhm. Ja, und dann habe ich also meine Freundin erst mit ihm geteilt, aber hinterher, wo er dann auch so die ersten Kontakte hatte, hat er auch seine Freundin mit mir geteilt. Wir haben dann also zusammen Fußball gespielt, genauso wie Puppen oder Seilchenspringen. Mhm. Mhm. Wir haben uns immer alles erzählt. Also es gab eigentlich keine Geheimnisse zwischen uns. Also wie ganz gute Freunde. Ja, mehr als Freunde. Also wirklich Seelenverwandter. Und das ging dann auch in die Pubertät rein, da habt ihr euch immer noch so verhalten? Ja. Obwohl du dich vielleicht eher zu Jungs, also für andere Jungs interessiert hast und eher für andere Mädels, oder? Ja, ich hatte schon ganz früh einen Jugendfreund mit 13 Jahren. Mhm. Aber das war eher so eine platonische Sache, denke ich. Beziehungsweise er wollte so lange warten und nachher hat sich das deswegen auch auseinandergelebt. Ja, also ich konnte dann nachher nicht mehr mit umgehen, dass er was anderes wollte als platonische Liebe. Und deswegen hat er auch die Familie mit mir geteilt. Und für meinen Bruder war das noch ein weiterer Bruder. Also das war kein Konkurrent. Wie ging es denn dann weiter? Ihr wurdet dann älter, ihr wart dann junge Leute. Wart ihr weiterhin so eng befreundet und so eng verbunden? Ja, der hat ja dann auch so langsam ein eigenes Leben gehabt, eine Ausbildung gemacht und ich wurde dann mit 19 auch schwanger. Ich wollte ein Kind haben und die ist dann auch geboren, da war ich gerade 20. Du wurdest aber nicht schwanger von deinem Bruder? Nein, ich wurde nicht von meinem Bruder schwanger. Mhm. Und der hat auch meines Wissens bis zu seinem Ableben keine Freundin gehabt. Ach. Wohl, also ich weiß, dass der ein, zwei Mädchen angehimmelt hat, dass er versucht hat, da Kontakte zu knüpfen, aber der war halt eben sehr, sehr schüchtern. Aber du hattest dann eine Familie hinterher, oder? Ja, ich hatte meine Tochter, mit dem Kindesvater, von dem habe ich mich während der Schwangerschaft getrennt, weil ich gemerkt habe, dass der nicht arbeiten möchte und ich wollte nicht für ihn arbeiten. Hast du später dann einen anderen Partner, eine andere Partnerschaft gehabt? Ich habe ein paar Mal versucht, aber Simone hat das verhindert. Meine Tochter hat das verhindert. Mhm. Das heißt, im Prinzip warst du auch dein ganzes Leben lang relativ alleine, also ohne Partner. Oder? Ja. Kann man so sagen. Also ich bin nicht verheiratet und lebe auch im Moment nicht in einer Beziehung. Ja, und der Bruder aber eben auch nicht. Das klingt ja so ein bisschen wie unsere erste Anruferin, die Justiane. Ja, ich denke, mein Bruder hat sich schon verabschiedet, bevor der überhaupt Chancen gehabt hat. Oder glaubst du, dass es letztendlich eine große heimliche Liebe zwischen euch war, aber die Konvention und das Tabu das nicht zugelassen hat, dass ihr eine Liebesbeziehung eingeht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil von meiner Warte aus gingen solche Gefühle oder Gedanken überhaupt nicht. Du hast keine Träume in der Richtung gehabt. Da er mir von seinen Angebeteten auch immer erzählt hat, also auf die er ein Auge geworfen hat, denke ich mal, der wird das ja nicht erzählt haben, um mich eifersüchtig zu machen oder so. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar eher, dass der, wenn eifersüchtig, eher auf meine Tochter eifersüchtig war. Mhm. So habt ihr einen Großteil eures Lebens, erst nun leider schon verstorben, miteinander verbracht. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr gegenseitig die wichtigsten Menschen für euch wart. Du hast deine Tochter noch, gut, die kommt auch dazu noch. Genau, meine Tochter kommt nicht dazu, sondern meine Tochter hat alle Plätze in meinem Leben eingenommen. Das war, wie gesagt, ein gewünschtes Kind und die hat mein Leben ganz ausgefüllt. Mhm. Und dadurch habe ich nicht gemerkt, dass mein Bruder sich zurückgezogen hat. Mhm. Und dann kann es natürlich wirklich sein, was du gerade gesagt hast. Nicht verstorben, sondern der hat sich mit knapp 20 Jahren mit seinem Auto vergast. Ach so, mit 20 Jahren schon. Ich dachte, er wäre gerade eben vor ein paar Jahren verstorben. Mit 20 Jahren hat er sich das Leben genommen. Ja. Und auch wenn sich das jetzt makaber anhört, aber der einzigste Trost, an dem ich mich klammer, weil wir keinen Abschiedsbrief bekommen haben. Aber Moment mal, schwingen wir bitte. Er war 20 Jahre? Ja, gerade 6 Wochen. Da warst du? 22. Okay, und du hast die Tochter mit 19 bekommen. So, ne? So war's. Ja. Okay, dann war die da und er war vielleicht auch vielleicht eifersüchtig, irritiert. Da war plötzlich noch ein wichtigerer Mensch in deinem Leben als er. Ja. Ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest noch was erzählen zu ihm. Er hat sich das Leben im Auto genommen? dass wir praktisch durch die Kriminalpolizei erfahren haben, dass der Suizid geplant war. Also das war, ich kann das ausschließen, dass der kopflos aus irgendeiner Situation raus das gemacht hat, denn der hatte einen neuen Freundeskreis, der war ungefähr 30 Kilometer von unserem Heimatort entfernt und der hat also seine Lieblingsplatten, seine Lieblingssachen, die er so hatte, mitgenommen dahin und hat die da im Freundeskreis verteilt. Mhm. Und andersrum hat er die Sachen, die er für seinen Selbstmord braucht, von zu Hause mitgenommen und hat das Wochenende mit den Freunden verbracht und von Sonntag auf Montag hat er sich umgebracht. Waren die Freunde nicht irritiert, dass er seine schönsten Sachen da verschenkt? Ja, das habe ich die auch gefragt, aber da haben die sich nicht weiter was beigedacht, weil jeder hat alleine was bekommen und das ist nicht so gewesen, dass die da im Kreis gesessen haben und der hat sein Hab und Gut verteilt und die waren auch vom Kopf geschlagen, die haben das nicht gedacht. Er hat sich immer auch... Wir haben da noch ein schönes Wochenende gehabt, wir haben Samstag noch Fußball gespielt und nee, keiner hat was gemerkt. Also er hat die Abgase des Autos in den Innenraum geleitet, so der Klassiker, in eine Garage. Nein, im Freien, neben einem Tennisplatz. Und wer hat ihn gefunden? Ja, ich glaube, das waren Kinder. Er hat dir nichts hinterlassen? Nein. Mein Gott, wie hast du das damals aufgenommen, diese furchtbare Nachricht? Ja, erst kam eine Zeit, wo ich mir gewünscht hätte, ich könnte das auch tun. Obwohl, um dem Schmerz zu entgehen. Ne? Obwohl du junge Mutter warst. Ja, das hat mich, glaube ich, gehalten. Ja, ich verstehe. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die nicht da gewesen wäre damals. Ich gehe mal davon aus, dass zu der Zeit auch noch eure Eltern lebten. Ja, aber in der Familie gab es keinen Beistand. Wie? Weder meine Eltern untereinander, noch meine Eltern und ich. Ja, aber dann muss die Familie doch ziemlich kaputt gewesen sein, wenn es keinen Beistand gab. Ja. Also es gab kein gutes Verhältnis zu den Eltern. Zu jedem Elternteil an sich wohl, aber die Eltern untereinander nicht. Ach so. Gut, aber dann müssen die einzelnen Eltern doch auch, der Vater einzeln, die Mutter einzeln, geschockt gewesen sein, als die Nachricht dann kam. Ja, natürlich. Das schon. Natürlich. Aber da hat das auch jeder einzeln für sich und auf seine Art und Weise durchgestanden. Hast du dir damals, ich meine, wenn man geschockt ist und trauert, ist man ja manchmal auch komplett irrational. Hast du dir Vorwürfe gemacht? Ich mache mir heute noch Vorwürfe. Warum, Liane? Weil ich immer derjenige gewesen bin, der den so ein bisschen geleitet hat im Leben und Acht gegeben hat. Gut, aber was hättest du anders tun müssen? Ich habe das Gefühl, dass ich durch meine Tochter den Blick auf meinen Bruder komplett verloren habe. Andererseits war der Bruder auch keine 13 mehr. Ja, Domian, das habe ich jetzt schon hier und da von Therapeuten gehört, dass man da nicht verantwortlich ist und dass jeder selber entscheidet. Aber das hilft mir in meiner Not nicht weiter. Ich habe, die wissen, man kann sich das als Außenstehender nicht denken, wie man sich fühlt, wenn man so eine Beziehung gehabt hat. So ein Vertrauen und hat das dann verloren. Und noch nicht mal gescheckt. Wenn du heute noch dir Gewissensbisse machst, wie sind die letzten Jahrzehnte in deinem Leben verlaufen? Hat dich das immer schwer belastet? Ich habe das gut verdrängt und mich mit Arbeit und Tieren, ich habe einen halben Zoo, ich habe meine Tochter gehabt, ich war voll berufstätig, ich habe meine Eltern gepflegt, erst meine Mutter, dann mein Vater. Ich habe also wirklich mich zugeballert bis zum geht nicht mehr und das hat dann auch nicht mehr ewig gehalten. 2014 kam der Zusammenbruch. Ja, und dann durch die Therapien ging das Verdrängen auch nicht mehr. Das kam alles nach oben und ist für mich im Moment wieder richtig frisch. Frisch? Ja. Frisch. Ich empfinde das, wie vor kurzem passiert. Ach so, in dem Sinne frisch. ich kann das gut verstehen, was du mir gerade erwidert hast. Also du sagst, ja, das sagen die Therapeuten auch immer und objektiv ist das ja vielleicht auch richtig, aber ich empfinde das nicht so. Mhm. In meiner Realität, in meinem Leben war das anders. Ja. Ich ahne, was du meinst. Und vielleicht kann man dazu sagen, dass es wirklich manchmal Lebenskonstellationen gibt, wo man einfach nicht optimal sich verhalten hat. Und ich glaube, dass das Kluge und Weise ist, dass man das lernt, einfach dann auch zu akzeptieren, weil das auch zum Leben gehört. Weil wir alle sind nicht vollkommen und jeder macht von uns große, kleine oder sehr große Fehler sogar. Aber die Folge davon darf nicht sein, dass man sich das Leben danach selbst zerstört, sondern man muss sehen, dass man viel Gutes neu macht. Das hast du gemacht. Du hast dich um deine Tochter gekümmert, um deine Eltern gekümmert. Es darf nicht sein, dass du deine Lebensfreude dadurch verlierst. Das hätte er auch nicht gewollt. Er hat es ja nicht gemacht, um dich zu bestrafen. Ja, das habe ich auch nicht so empfunden, Domian. Ich habe mich eigentlich als glücklichen Menschen gesehen im Verbund mit meiner Tochter, im Zusammensein mit meinen Tieren und ich habe das gar nicht so gemerkt, dass ich mich bis ans Äußerste zur Ausgabe da und Liane, vielleicht noch ein ganz anderer. Gebettelt hab, ne? Vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt. Vielleicht ist es ja gar nicht schwerpunktmäßig hauptsächlich passiert wegen euch und wegen dir. Vielleicht hat er noch was ganz anderes gehabt, womit er nicht klarkam. Gut, darüber hat er nicht mit dir gesprochen, aber vielleicht ist da noch was ganz anderes, wovon du auch keine Ahnung hast. Ja, wie viele Gedanken ich mir da schon gemacht habe und Weißt du, was ich gerade auch gedacht habe? Das ist schon lange her. Vielleicht ist eine Überlegung. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass er auf Männer steht und ist daran verzweifelt. Ist auch möglich. Ich gar nicht mal ausschließen. Ja. Und all diese Möglichkeiten, die dann vielleicht auch noch da sind, die entlasten dich ja auch in deinem Denken. Du kannst ja nicht bis zum Ende deines Lebens in dieser Schuldrolle sein. Obwohl ich das nicht kleinreden will, dass man sich die Gedanken macht und dass man vielleicht auch Fehler gemacht hat, ja. Aber wie gesagt, das machen wir alle Menschen. Alle machen was. Ja, stimmt. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, nur haben viele Fehler oder nicht viele Fehler, Gott sei Dank, solche Konsequenzen. Das stimmt, das stimmt. Liane, ich sehe gerade, unsere Zeit rennt davon. Ja, ich danke ja. dir für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, da du ja schon viele Gespräche offensichtlich mit Psychologen geführt hast. Kann ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, ich würde mich freuen. Gerne. Dann wird der Jürgen dich gleich zurückrufen, du legst auf und wartest ab. Mach ich. Von Herzen alles Gute, Liane. Ja, danke schön, Domian. Ich wünsche auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit dem Peter. 26. Guten Morgen, Peter. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Peter. Hallo, ja, ich habe angerufen zum Thema Geschwister, weil ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich, der ist 23. Mhm. Und der ist geistig behindert, schon seit der Geburt an. Wie stark ist die Behinderung? Die ist 100%. Also der ist auf Begleitpersonen angewiesen. Kann zwar laufen, aber nicht schnell. Also er kann zwar laufen, aber wir haben fast immer, wenn wir ausgehen oder so, haben wir immer einen Rollstuhl dabei. Und kann man mit ihm kommunizieren? Ist er erreichbar? Also man kann mit ihm sprechen, man kann mit ihm sprechen, aber antworten kann er nicht. Mhm. Also er kann halt nicht sprechen. Vereinzelte Worte kann er sagen, so Mama, sagt er sehr oft. 100 Mal am Tag und auch sehr schrill und laut. Mhm. Er ist immer gut gelaunt, er ist immer fröhlich, aber halt so richtig, wenn man ihm eine Frage stellt, einen Satz stellt und so, das kann er dann nicht beantworten. Er erkennt dich auch. Er kennt mich, ja, genau. Ja. Und, also die Personen und so, die hat er alle so im Kopf und wenn er die sieht, dann freut er sich und wird laut und wird fröhlich und so. Das ihr seid ja gar nicht so weit auseinander, das heißt, du bist quasi groß geworden mit dem schweren Schicksal deines Bruders. Genau, das stimmt, ja. Wie ist das, wenn man so einen Geschwisterteil hat, das so schwer behindert ist und krank ist? Ja, also ich sag mal so, es ist natürlich, er ist halt 24 Stunden rund um die Uhr, ist er halt auf Begleitung angewiesen, sag ich mal. Mhm. Er ist auch, wenn er zu Hause ist oder so und nachts schläft, dann ist er auch nie alleine. Da ist immer irgendjemand von uns da. Mhm. Und ja, das ist natürlich, ich bin damit aufgewachsen, ich kenne es nicht anders. Mhm. Und deswegen, wenn mal so Hilfe benötigt wird für ihn und wenn ich mal auf ihn aufpasse oder auch ihn frisch mache, weil er trägt immer noch Windeln und so, das mache ich gerne. Also da. Ach, das machst du. Du wechselst auch für ihn die Windel. Ja, genau, richtig. Mhm. Oder bringen ihn ins Bett abends so oder. Dann wohnt ja alle noch zusammen in einem Haus, in einer Wohnung? Also ich bin vor 4 Jahren umgezogen wegen der Arbeit, aber am Wochenende bin ich immer da und passe dann auch auf ihn auf, wenn meine Eltern mal weggehen oder so. Du kannst dir mir vorstellen, dass der Bruder, so als du jünger warst und so in die Pubertät gekommen bist und rausgehen wolltest und so, irgendwie dein normales Leben doch auch behindert hat. Das lief nicht so glatt wie in Familien, wo es kein behindertes Kind gibt. Entstanden da schon mal Aggressionen auf den Bruder? Nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich kann sagen, wenn er jetzt aktuell, wenn er er ist sehr laut und sehr akribisch und so. Und wenn er halt dann immer so, sag mal, laut rumschreit, immer aus Fröhlichkeit, aber wenn er dann schon mal laut rumschreit und so, dann kann man auch mal, kommt auch schon mal so ein, sei doch mal ruhig oder so, das kommt schon mal. Aber im Nachhinein ist das ja eigentlich nur eine Form von ihm, um mitzureden, sag ich mal. Also, was empfindest so Aggressionen oder so sind eigentlich nicht entstanden. Nie entstanden? Eigentlich nicht, nee. Das finde ich ganz toll. Also, weil ich schon denke, dass es auch oft Situationen gibt, wo einem vielleicht auch mal die Hutschnur platzt und man denkt, ah, nee, jetzt nicht schon wieder und jetzt das und ich will das mal machen. Und wenn du sagst, nie eine Aggression, toll. Nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, nee. Das heißt für mich, dass du deinen Bruder sehr liebst. Ja, kann man schon sagen, ja. Also ich kann mich jetzt erinnern, dass man weiß ich jetzt nicht mehr, aber das hat meine Mutter mir erzählt, dass ich früher schon mal eifersüchtig gewesen bin, wenn halt mein Bruder sehr viel genau, das ist auch noch ein Bezug von meiner Mutter bekommen hat. Genau. Ja. Aber auch nicht so schlimm. Nee, also ich kann mich jetzt so nicht mehr dran erinnern, ne. Vielleicht als du viel jünger warst und gemerkt hast, die Eltern kümmern sich mehr um den Jungen als um dich und nachdem du dann angefangen hast zu kapieren, warum sie das machen, dann war die Eifersucht wahrscheinlich weg. Ja, das denke ich auch so, ja. Er lebt jetzt im Haus deiner Eltern. Ja, genau. Er ist erst 23 Jahre alt. Wie sieht die Zukunft aus, wenn deine Eltern ihn nicht mehr betreuen können? Welche Pläne habt ihr? Also, dass er in ein betreutes Wohnen geht. In so ein Behindertenheim, sag ich mal. Und da, wo auch andere geistig Behinderte leben, in dem ist er auch öfter schon mal für 2-3 Wochen im Urlaub gewesen im Sommer und dass wir hinten dann halt da anmelden und dass er dann da ist und dass er uns dann schon mal so an Weihnachten oder an Feiertagen schon mal so besucht. Das ist so geplant. Genau, richtig. Mhm. Also er ist jetzt 17 Jahre lang bis zum Sommer diesen Jahr in eine Schule gegangen, in eine Behinderteneinrichtung in Bocholt, in eine Schule und jetzt ist er seit Sommer in einer Behindertenwerkstatt und man versucht halt, dass er irgendwas arbeiten kann. Mhm. Er ist zwar schnell abgelenkt und man muss ihm wirklich Zeit lassen und so. Mhm. Und da versucht man mit ihm da halt zu arbeiten. Genau. Toll. Hast du denn mal mitbekommen im Laufe der Jahre, dass es für Eltern ja auch eine schwere Belastung, ein behindertes Kind zu haben? Deinen Eltern mal die Nerven blank lagen? Also das kann ich jetzt nicht sagen. Also sie haben es nie so rausgelassen. Also es ist halt immer, man muss halt immer zurückstecken. Man muss halt immer, dass immer einer für ihn da ist. Mhm. Und so ein ganz normales Familienleben, was man so normal nennt, kann man dann ja eben nicht führen. Man kann nicht so in Urlaub fahren, wie das Familien sonst tun oder was unternehmen. Ja. Es ist alles immer orientiert an dem Bruder. Genau, es ist das stimmt. Aber dass meine Eltern das so mal rausgelassen haben. Also es ist mal so, dass dass mein Bruder im Sommer schon mal in Urlaub gefahren ist mit einer Männertruppe und dann zu der Zeit auch meine Eltern in Urlaub gefahren sind. Also das ist eine, könnte sein, ist eine ewige Organisation. Das ist eine Riesenorganisation, das glaube ich, ja. Mhm. Wie ist das denn bei dir, wenn du, ich weiß nicht, ob du, bist du im Moment in, bist du in einer Beziehung? Nee. Aber warst du sicher schon mal in der letzten Zeit? Nee. Ach so. Ich wollte fragen, wie das so ist, wenn deine Freundin oder dein Freund, was auch immer, wie so die Beziehungsleute darauf reagieren, wenn jemand so ein nahes Verhältnis zu seinem behinderten Bruder hat. Aber also ich kann sagen, wenn jetzt mal damals Leute oder so zum Spielen bei mir waren oder sag mal, wenn Kollegen bei mir waren und er war auch da und so, es ist schon unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sind wirklich sag ich mal, abweisend, also die wissen da nichts mit anzufangen. Mhm. Es gibt aber auch andere, die sind ganz ganz fürsorglich auch und akzeptieren ihn so in der Runde, wie wir sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Partner oder bei einer Partnerin eventuell auch sowas wie Eifersucht entstehen könnte. Ja, das... Aber das ist für dich kein Thema, weil die Priorität liegt eindeutig, oder die Loyalität liegt bei dem Bruder, ne? So verstehe ich das jetzt. Ja, also ich sag mal so, ich wohne nicht mehr zu Hause mit meinen Eltern. Ich bin vor 4 Jahren ausgezogen, berufsmäßig. Bin am Wochenende natürlich immer da. Mhm. Aber ich denke, das lässt sich auch dann einrichten. Also ich glaube, das muss dann nicht zurückstecken. So. Ja, ja. Wie kommt's, dass du noch keine Beziehung hast? Ja, das hat sich bisher noch nicht ergeben. Es war so, ich bin halt viel mit mit der Arbeit und hat sich einfach noch nicht ergeben. Man kann sich da auch Zeit lassen, man muss sich da gar nicht unter Druck setzen. Das ist auch völlig okay, finde ich gar kein Thema eigentlich. Stimmt. Mensch Peter, ich beglückwünsche deinen Bruder zu so einem netten Bruder. Ich muss auch sagen, das ist meine Eltern sind in der Hinsicht auch meine Vorbilder. Also muss ich wirklich sagen, das ist natürlich ich sag mal so, normalerweise ist man vielleicht die Kinder mit 18 oder 20 ausgezogen, er ist jetzt 23 und das geht natürlich immer weiter. Das geht immer weiter. Aber wenn ihr so eine Lösung habt, dass er irgendwann gut aufgehoben ist in einer solchen Einrichtung und ihr ihn dort immer besuchen könnt, dann ist das doch für alle das Allerbeste. Und er sich dort auch wohlfühlt, darauf kommt es natürlich auch an. Genau, das stimmt, ja. Da wird er sich auch wohlfühlen. Weiß man, wie diese geistige Behinderung zustande gekommen ist? Also so von den Erzählungen meiner Eltern, er ist 1993 halt geboren im Januar und dann ist er gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Mhm. Und man hat festgestellt direkt bei der Geburt und dann ist aber in den Folgetagen er nicht gewachsen. Also es ist nur der Kopf gewachsen. So hat man es festgestellt. Und dann ging das los mit Ärztebesuchen und Ärztekongressen und Uniklinik Düsseldorf hat da geforscht und so. Mhm. Und diese Art der Behinderung, die gab es so noch nicht. Die hat man so noch nicht festgestellt. Ich habe nicht gerade verstanden, was ist nicht gewachsen und was ist gewachsen? Also an seinem Körper ist nur der Kopf gewachsen in den ersten Tagen. Ach so. Genau. Und dann hat man halt jetzt geforscht und so diese Art der Behinderung, die gab es so noch nicht. Mhm. Und er ist heute, er ist halt wachstumsverzögert. Mhm. Er hat über 10 Jahre jeden Abend eine Spritze bekommen. Und ist aber jetzt eigentlich, sag ich mal, eine normale Größe erreicht. Er ist jetzt 1,70 Meter, 75 ungefähr groß. Mhm. Und es ist halt alles noch ein bisschen verzögert, er muss noch nicht so oft rasiert werden und so. Ja. Ist denn der Kopf nach wie vor vergrößert? Der Kopf ist größer, ja. Ja. Das ist aber sieht nicht mehr so stark aus wie damals, so als er 9 oder 10 war. Mhm. Oder ich sag mal so, vielleicht auch 5 oder 6. Mhm. Da sah das noch ein bisschen anders aus. Da gibt's Bilder, da sieht's schlimmer aus. Hat man Sorge, dass diese geistige Entwicklung irgendwie sich noch mehr einschränkt oder hat man Hoffnung, dass es sich vielleicht sogar noch ein bisschen verbessert? Ich persönlich glaube, dass es zugleich bleibt. Also vielleicht noch ein bisschen verbessert, aber ich glaube nicht sehr stark. Ja. Lieber Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Toll, was ihr als Familie leistet. Meinen großen Respekt. Ja, danke für... Grüße an deine Eltern herzlich. Ja, danke. Lieber Peter, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema Geschwister in der Technik Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da, morgen mit einer freien und offenen Themensendung. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Macht's gut, bis morgen.